Deutschlandfunk Kultur. Freispiel. Willkommen zum Freispiel. Heute mit dem Hörspiel Geister sind auch nur Menschen von Franziska Brunner. Die Autorin wurde 1991 geboren und erhielt 2013 den Mühlheimer Dramatikerpreis für ihr Theaterstück Von den Beinen zu kurz. Geister sind auch nur Menschen führt uns ins Pflegeheim, in eine Zwischenwelt an der Grenze von Leben und Tod. Das Hörspiel war Finalist beim 67. Hörspielpreis der Kriegsblinden 2018. Die Jury begründete ihre Wahl: Katja Brunners Hörspielvision eines Altersheims lässt soziologische Fragen beiseite und bietet in einer Art Pflegeoper mit überraschenden, teils grotesken Sprachbildern eine etwas andere Perspektive auf ein drängendes gesellschaftliches Thema. Hören Sie nun »Geister sind auch nur Menschen«, ein Hörspiel von Katja Brunner. You should walk with a stoop, walk with a stoop. You should be such a chill aside. You shouldn't pay attention to me at eye level. That is over in time. Ihr seid doch geweckt, gehen geweckt. Ich sage doch nur, wie es jetzt wichtig wäre. Sie führen mich nach Hause und legten mich in mein Bett. Das mein Vater gebaut hat mit eigenen Händen aus Fichtenholz. Aus einer Fichte, die er kannte. Ich will doch nur nach Hause. Ich habe Euro. D-Mark. Und ein Sarkom. Ich habe wenig Angst. Einen Hallux und zerspringende Knochen. Einen Schambeinbruch. Der nie richtig verheilt ist. Jetzt gehen Sie weg und lassen Sie mich durch. Aus dem Weg. Da ist der Heimweg. Da hüpfe ich hin. Auf bloß einem Bein. Ich wollte doch nur heim. Da hat mich jemand falsch verstanden. Jetzt bin ich im Heim. Ich wollte doch nur heim. Da hat mich jemand falsch verstanden. Jetzt bin ich im Heim. Oha, das schaut schwierig aus. Das schaut schwierig aus. Die Frau Heisinger hat keine Angst vor dem Sterben, sondern dem danach, was aufs Sterben kommt. Aber mittlerweile sieht die Frau Heisinger sogar das als komplette Marotte ihrer Denkanlage an. Denn die Frau Heisinger kann durchaus noch selber denken. Das denkt da für sie vor sich her, nur möchte die Frau Heisinger nichts mehr mit dem Gedachten anfangen können müssen. Das ist alles marode geworden. Ein langes Leben lang hat Frau Heisinger nämlich mit dem Denkenden etwas angefangen. Dem Denkenden ein Machendes hinzugefügt. Das nennt man Arbeit oder Leben. Und für sie, also mich, die Frau Heisinger, waren die beiden schwer zu unterscheiden. Ich habe nämlich gar noch im Schlaf Kinder gezüchtigt. Das sagten die Mütter, die abholenden, leibesschwere Mütter zu mir. Sie züchtigen die Kinder bestimmt noch im Schlaf. Die Kinder damals, die jetzt weiche Menschenwesen sind, in Berufen festklebend. Und der Frau Heisinger so noch in den Ohren liegend mit ihren Lamentierereien und psychoterroristischen Aufmerksamkeitsmaßnahmen direkt in Frau Heisingers Ohr hinein. Vor allem jetzt. Vor allem jetzt. Da die Frau Heisinger jetzt nicht mehr sprechen kann von diesem Hirnschlag. Schlaganfall. Schlaganfall. Hirnausfall. Hirnausfall. Attacken auf die Denkanlage. Ich kann bloß noch krummeln. Und jede zweite Woche für 40 Minuten kommt die Logopädin. Liebevoll, grundsätzlich besorgt. Und dann wird gemeinsam gegrummelt, was der Mund hält. Da hat man ganz damals auch mal heftig an die Ohren zugelangt, um dem Mund begreiflich zu machen, dass er zu schnell war. So ungehörig schnell, dass er ungehörig und schnell war. Deshalb, konsequenterweise, hält die Frau Heisinger jetzt auch hinter Mund und Berg mit allem, was ihr einfallen könnte. Zum Beispiel müsste man es der Frau Simplon wieder einmal reinpflocken, wie die den ganzen Tag jault. Der Herrgott soll sie jetzt mal zu sich nehmen. Es ist jetzt an der Zeit, Frau Simplon. Der Herrgott kommt dich mitnehmen. Aber man bittet hinter meinem, der Frau Heisinger, ihrem Rücken, ihrem krummmüde gewordenen Rückgrat, die Heimleitung, die Sitzordnung zu ändern für die Essenseinnahme zu Tisch im Fresssalon, damit man nicht mehr neben der Frau Heisinger sitzen muss, wie sie da sabbert. Ich hätte da eine Bitte. Bitte nicht mehr neben der Frau Heisinger speisen zu müssen. Jetzt, wo meine Tage gezählt sind, will ich es noch schön haben. Die Kinder konnte ich nie stillen. Denen habe ich nur hin und wieder ein Bein gestellt und sie dann aufgelesen. Die Kinder, die eigenen, die kommen so selten an meinen Bettrand. Fichtenholz, warm und unberührt, genauso wie mein Herz. Wem gehört mein Körper hier? Den hat hier jemand unachtsam liegen gelassen. Schwesternahme Isan, Bruder Liebknecht, hier liegt ein Leib, der hier nicht hingehört. Er ist zu nichts mehr Nütze, bloß zum Liegen. Hallo, Schwester Grieshuber, Bruder Liebknecht, wem gehört dieser Körper hier? Den hat hier jemand liegen gelassen. Wer braucht sie noch? Wer will sie schon? Wer sieht ihnen ihr Gefühlsgerümpel an? Und wer soll ihnen schon beim Umziehen helfen? Wer sollte schon bemerken, wenn sie mal 3 Tage nicht anrufen oder nicht ans Telefon gehen? Da ruft überhaupt niemand 3 Tage nacheinander an. Sie vergessen ihre Wertsachen im Bus. Wer soll sie ihnen schon bringen, wenn sie erst an der Türe, wohlbemerkt der Haustüre, merken, dass sie ja nun nicht hinein können? Wer soll schon die Geduld haben, sie da herumzuchauffieren mit ihrer zunehmenden Gehproblematik? Wer soll ihnen Erkältungstee machen, Knoblauch an die Schläfen drücken, wo sie sich doch damals karrierebedingt für ein Einzelkämpferleben entschieden haben? Was tut man denn dann, wenn sich der Kämpfer in ihnen verabschiedet hat? Wer da nicht auf eigene Kosten vorgesorgt hat, wird schwer nachzahlen müssen. Wer da nicht ein soziales Flair mitbringt, wird es schwer büßen. Wer soll ihnen Klopapier vorbeibringen, wenn sie keins mehr haben? Das ist jetzt noch so das kleinste Übel. Wenn sie sich gerade gefühlt ihren Unterleib ausleeren in die Toilettenschüssel. Es war also doch eine Chilischote zu viel gestern. Und jetzt? Da ist nichts mehr. Auch kein Haushaltspapier, kein einziges. Nicht einmal ein zerschneuztes Taschentuch. Nicht einmal der Fitzel eines zerschneuzten Taschentuchs. Was dann? Altpapier gestern raus, alternative Zeitungspapier ist vorbei. Die 15 Gehminuten, nein, bei ihrer körperlichen Ausgangslage werden es 23 Minuten sein. 23 lange Minuten Gehweg zum Supermarkt mit stinkendem Arsch, mit nicht gereinigtem Ausschaffungsort. Jetzt ist auch noch Winter und sie müssen den Bus nehmen, weil Glatteis oder zumindest Glatteisgefahr, wie das Radio sagt. warten an der Bushaltestelle 4 Minuten. Da steht jemand neben Ihnen, den Sie flüchtig kennen. Sie können nicht grüßen. Sie stinken nach Scheiße, nach flüssiger Chili-Scheiße, die bald getrocknet an Ihrer Haut klebt. Sie brauchen Klopapier. Der Bus kommt, Sie fahren Bus. Sie sehen, wie mindestens 3 Ihrer Mitfahrenden die Nase rümpfen. 2 schauen einander fragend an. Sie zählen die Stationen. Ja, 1, 2, 3. Im Supermarkt. Der Mann an der Kasse lächelt. Das ist aber kein wirkliches Lächeln. Das ist irgendwie etwas ganz anderes. Was ist das denn? Schadenfreude. Ein nach Scheiße riechendes, schwitzendes Etwas, das sieht er. Das sich in den Regalen nicht auskennt und sich jetzt an eine Maxi-Packung Klopapier. Damit mir das nicht so schnell wieder passiert. Klammert. Und dann von der Auslage direkt vor der Kasse nach einem kleinen Schnaps greift. So ist das dann. Wir scheitern an den kleinen Dingen. Wir scheitern schon an den kleinsten Dingen. Zeitumstellung 2-mal jährlich. Nägel schneiden. 103-mal 20 Nägel ergibt. Zu viel für 1-mal die Woche. Mit dem Frühstückslieferwagen wieder eine halbe Stunde zu spät. Frau Blaser erbricht sich auf den Boden. Man muss die Heisinger Gertrud doch für eine Niedertracht halten, dass ich mir nicht mehr selber das Futter in den Leib schieben kann. Nichts mehr hineinkriege in diesen Leib, nichts mehr hineinkriege von alleine. Nur hinaus fallen die Dinge von alleine. Immer dann, wenn sie nicht sollen, fallen sie einfach ungehörig hinaus, plumpsen auf den Boden. Das schert dann erst einmal einen halben Tag oder ganzen Abend niemanden mehr, außer mir, versteht sich, aber ich kann mich schlecht selber scheren, bis irgendjemand kommt mit einer umgehängten Empörung im Kittelchen und spricht: Aber Frau Heisinger, warum haben Sie denn nicht geklingelt? Notgeklingelt. Ich habe Kot geklingelt, alles nach Verordnung und Vorgabe. Frau Heisinger kann zwar nicht sprechen, aber sie kann plumpsen lassen, was Sie mir eingegeben haben. Um mich in diesem Zwischenzustand zu belassen, diesem unbenannten Raum. Hat zwar eine Nummer, aber keinen Namen, der Raum hier. Bald habe ich auch eine Nummer und keinen Namen mehr. Nummer 532 auf dem Totenhof. Ich nenne das Totenhof und nicht Friedhof. Wie soll dort unsereins überhaupt friedlich sein? Nur wer zufrieden ist, kann Frieden schaffen. Wie soll man denn da Frieden finden, wenn gejoggt wird, dass die Granitplatten summen und gegeneinander reiben und wir kleinen Urnengestalten bald Angst kriegen? Ich verschließe mich gar nicht vor der Welt. Frau Heisingers Ausgang ist offen, gratis zum Mitnehmen. Da purzelt es raus. Ich will damit bloß sagen, Frau Heisinger will damit sagen, dass Sie getrost auch mal aufhören könnten, mir die Nahrung zuzuführen. Es reicht. Gäbe es den Gott da oder diese Göttin, wäre da jemand, zu dem ich heimkehren kann? Ich hätte es unlängst getan. Ein französischer Abschied, den Fisch gemacht, geschwind aus dem Leben entwischt wäre ich. Hätte ich mir würdig so ausgesucht, dass ich gehen darf und stehen, wie es mir beliebt. Aber jetzt ist unfreiwilligerweise nur noch das Liegen beliebt bei meinem Körper. Und mir beliebt es nicht mehr zu liegen. Ich möchte bitte gegangen sein dürfen. Schilddrüse, Milz, Herzkammern, Leber, stellt doch bitte eure Arbeiten ein. Genug geschuftet! Genug geschuftet! Jetzt wird verduftet! Wir sind nirgends zu Hause! Wir haben kein Zuhause! Unsere Töchtersöhne haben unsere Tischdecken, unsere Lichtquellen, unsere Matratzen, unsere Telefoniergeräte, unsere Fernseher, unsere Sitzkissen, unsere Erotikromane, unsere Spiegel, unsere Reliquien. Verkauft! Zertrampelt! Verschenkt! Unsere Töchtersöhne haben unsere Fotos zu uns gebracht und ihre Gesichter als Kinder ausgeschnitten, aus den Alben ausgerissen. Unsere Töchtersöhne haben Hunger und eine Mikrowelle. Wir haben keine. dafür einen Schlauch im Arm und keinen Bauch mehr. Ihr denkt an gestern, ihr denkt nicht an morgen. Sagen die Töchtersöhne, die unsere Sonnenschirme, Regenschirme, Tierkäfige und Abendgarderoben, unsere Fotokameras, Schmuckstücke und Bücher zerlegten, verkauften, verschenkten. Ihr denkt an gestern und nicht an morgen. Sagen die Töchtersöhne, die uns nach Weihnachten direkt zu Ostern einladen und dann nicht wieder anrufen bis September. Ihr denkt an gestern und nicht an morgen. Sagen die Töchtersöhne, die die Kacheln abtrennen aus unseren Badezimmern und uns die Fotoalben leer unter die Fußmatten legen. Während wir liegen in den Wohnheimbetten. Nach Wolldecken verlangen. Oder wenigstens eine heiße Milch. Pflegefachkraft Nambe Esan lässt die Tür offen, wenn sie geht. Pflegefachkraft Grieshuber schlägt die Tür zu mit einer Kraft aus Stahl. Pflegefachkraft Grieshuber ist eine Kraft aus Stahl, wenn sie einen hebt aus dem Rollstuhl. Hämatome sind Zeichen ihrer Zuneigung. Es kommt keiner. Niemand meldet sich. Ah ja. Möchten Sie nicht so freundlich sein und diesen Körper hier drapieren auf einem Haufen anderer Körper? Aber erst noch den Schmuck wegnehmen, der verdorrt sonst, ungesehen und ungenutzt an dem Körper. Hämatome wie Blümchenschmuck. Der wird von niemandem gebraucht, geschweige denn eifrig bewohnt und erst recht nicht liebevoll möbliert. Er hätte auch aufgefunden werden können in einem öffentlichen Verkehrsmittel, der kleine stille Freund vom Körper. Ein vergessener Handschuh, liegen gelassen, vergessen, ungenutzt und ungewaschen. Der ist auch gar nicht so genügsam, wie er tut, der Körper hier. Der fordert ständig seine Tribute, obwohl er nicht preisgeben will, zu wem er dazugehört. Alle haben Freunde, die... Sollen die Sorgen und Freuden mit anhören, die... Hören auch, nicken und fühlen zart mit, lehnen... Falsches zum richtigen Zeitpunkt ab. Ach wie, du findest, ich sollte mich stärker einbringen in die Gruppendynamik? Dann hat sie mir doch ehrlich gesagt, es sei ihr zu viel, dass ich da bei ihr ständig anrufe. Ich würde sie nerven. Es wäre belastend. Der hat mir doch glatt eine Schramme ins Gesicht geschlagen. Nur aus Versehen natürlich. Aber eine Schramme beim Weggehen. Und vielleicht auch absichtlich. Weißt du, da ist bei ihm schon so ein Aggressionspotenzial. Wir aber warten wie ein Hund an der Leine vor einem Supermarkt. So ein Asphalt ist nun wirklich kein Bett. Aber wir werden demütig, denn wir haben gelernt. Wir werden leiser. Wir werden durchsichtig. Wir werden müde, immer müde, für das bisschen immer, was noch bleibt. Man soll uns sehen als Niederträchtige, Unsachliche, Faule, den Sozialstaat auf den Möglichkeitstaschen herumflätzende, gerade noch durchblutete Skelette. Fahrlässig Lebende. Zukunftslosigkeiten, die an Rollatoren zusammenbrechen. Investitionswidrigkeiten. Sie möchten nicht sehen, dass wir lieben. Sie möchten nicht sehen, dass wir eine Mimik haben, von der man ablesen kann. Sie möchten nicht sehen, dass da noch ein viel mehr ist als bloß dieses eine Gesichtchen. Sie möchten es nicht sehen. Sie schweigen irgendwohin und die Blicke schweifen an uns vorbei. In der Weihnachtszeit hat die wieder Naschereien von den anderen geklaut, wegstibitzt. Frau Blaser, mit der Hilfe von Frau Simplon. Man würde nicht denken, dass eine solche Frau noch über einen solch regen Bewegungsapparat verfügt. Wenn es aber um Naschereien geht, um Leckereien, dann entwickelt die noch einmal Kräfte, also ehrlich. Verstehst du? Das ist das Tierische in ihr. Der Futtersuchtdrang ist noch ausgeprägt und treibt sie überall hin. Verwechselt die Türen. Spielt sie müssig hier rein. Wo sie ja eigentlich da rein muss. Was sie eigentlich genau weiß. Tut so, als gäbe es eine dringende Notwendigkeit, hier Platz zu nehmen und sich die Wirkungsstätte der kontinuierlichen Vergreisung der anderen anzuschauen. Dabei pappalapapp. Einmal rückwärts laufen, habe ich ihr die Demenzdiagnose geschenkt. Dann kann sie mehr horten von den Naschereien, die sie dann kopfüber auf den Boden verabschiedet. Jetzt wird sie angeschnallt im Betten- und Menschenlagerraum und einmal höher eingestuft. Frau Simplon, wir sehen uns wieder. Pflegestufe 3. Da warten wir also. Und der einzige erlaubte Wunsch noch, dass da jemand ist, der einem mal über das Handgelenk streicht, wenn man im Endesuchen begriffen ist. Der einem so eine Wärme zu verspüren gibt. Jemand, der sagt, ja, ich bin da. Ja, ich sehe, wie du siehst. Ich sehe, was du denkst. Ich fühle, dass du fühlst. Ich habe oft bei Sterbenden gesessen. Der Kiefer klappt runter. Das war's. Es kann sehr friedlich sein. Stellen Sie sich einen Vorstadtvorgarten vor, mit säuberlich gestutzten Rosen und keinem Himmel. Ohne Himmel, denn da ist kein neuer Himmel. Da ist überhaupt gar kein Himmel. Da ist schlicht und ergreifend Dunkelheit. Himmellose Dunkelheit. Schwärzeste aller Nächte. Eine Ahnung von Neonröhren. Die sind da aber gar nicht. Da zwickt es auch nicht mehr in den Zehen, denn man ist umgestülpt. Umgedreht? Umgekehrt. In Anbetracht der, sagen wir, Anatomie des Lebens, das man lebte. Das man noch einmal sieht, das rauscht an einem vorbei. Die Stoffe der Röcke, die man mochte. Die zerzausten Haare eines Geliebten. Die Tischplatten, an denen man saß. Das Badewasser wirbelt durch einen Abfluss. Blut, das durch Adern flieht und so weiter. Ach ja, und masturbieren Sie eher ausführlich, genüsslich, langsam, mit größerer Vorbereitungszeit? Oder masturbieren Sie grundsätzlich eher kurz und funktional? Jetzt schweigen Sie wieder in Ihrer Sittsamkeit. Dabei wissen Sie ja eigentlich, Sex ist durchblutungsfördernd. Das heißt, alle körperlichen Funktionen angeregt. Nur, an wem sollen Sie jetzt noch eine Kopulation tätigen? Interessiert doch niemanden mehr, dass Sie das auch haben, Genitalien, die sich ohnehin zurückbilden. Tschüss, vielen Dank, war ganz schön mit euch Leuten. Der eine kommt auf die Pflegerin mit dem hüpfenden Pferdeschwanz, nimmt sich ihre an, denkt er, tätschelt aus der Horizontallage seiner Bettlägerigkeit mal an ihr Gesäß. Ja, um mein Zutun zu bekunden. Sie leistet ihre Arbeit stets ausreichend, meistens zumindest. Fasse an, um sie körperlich der Qualität ihrer Arbeit zu versichern. Außerdem hat sie so einen warmen Umgangston. Der ist Balsam für seine Ohren. Er fasst jetzt einfach mal an. Zart, zärtlich, ein straffes Hinterteilteil, handsicher begutachtend. Kurze Liebkosung der Kurve. Er will mit seiner Hand ihrer Kurve schmeicheln und einfach einmal wieder mal so einen Menschblutturm zu fassen kriegen. Die wuseln da ständig herum, aber wann berühren die einen mal? Wann berühren die einen mal ohne den Geschmack von Funktionalität? Ihr schießt Blut in den Kopf. Gutes Zeichen. Denkt er, freut sich auf Erwiderung. Sie verlässt den Raum. Das muss sie in Wallungen versetzt haben. 30 Minuten später, oha, die Heimleitung. Oh, hallo. Ja, alles wunderbar. Ich bin zufrieden. Wunderbar. Zufrieden. Was ist denn der Grund für die Ehre? Die Heimleitung? Sandelholzlastig, birkenstockig. Wir aber nicht mit Ihnen. Sie sollten sich kooperativ zeigen. Naja, Sie verstehen, was gemeint ist. Vor allem dem Pflegepersonal gegenüber. Sicherlich nicht anfassen. Nie wieder. Sonst können Sie packen. Es gibt eine erhebliche Warteliste an Plätzen. Wir füllen gerne auf. Es stehen Ihnen sämtliche Türen ganz weit offen. Man darf sich hier nicht mal mehr anständig einen ansaufen. Man hat sich diese Leber tatsächlich so lange in Schwung gehalten, damit man sie später feierlich ruinieren kann. Und jetzt darf man sich nicht anständig einen ansaufen. Es gibt ein Raucherzimmer mit Öffnungszeiten. Ein Glaskubus in der Vorhalle. Foyer nennen sie es. Aber eben Öffnungszeiten. Außerdem Glaskubus. Alle gaffen rein. Oh, wer hat denn da seine Süchteleien nicht im Zaum? Glaskubus. weil man uns nicht im tiefsten Winter nach draußen setzen kann, um zu rauchen. Was sie wohl am liebsten täten? Uns nach draußen stellen, wie einen Hund vor den Supermarkt, den man vergisst. Weil man hat ja schon den Charterflug nach Jamaika. Und so ein Tierheim ist kostspielig, also verdammt teuer. Und so lässt man also den Hund stehen. Ne? Ich rufe wahnsinnig gerne bei Radiorätselspielen an. Dort ist alles heil. Die Stimmungsschwankungen der Radiosprechstimmen bleiben im Gerät drinnen. Ja, ich weiß das Lösungswort. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Oder die ersten 10 Sekunden des Liedes, das wir gerade hören. Das ist doch... Warte mal. Das ist doch... 0848 5533. Ja, wahrhaftig, es ist, wenn ein Gaukler Tränen weint. Ja, ich bin die Sonja Zbinden aus A. Am A. Lieben Sie die Sendung? Ja, ich liebe die Sendung total. Haben Sie denn etwas an den paar Takten sozusagen erhört? Möchten Sie uns die Lösung verraten? Es handelt sich um Wenn ein Gaukler Tränen weint von Freddie Quinn. Ungefähr 1957. Ja, fabelhaft. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Den schieße ich auch gleich aus meiner Pistole. Frau Zbinden, ich gratuliere Ihnen zu einem Musikgutschein im Wert von 50 Euro. Oh, vielen herzlichen Dank. Dann schicken Sie es an eine falsche Adresse. Oder gar nicht. Und ich sehe keinen Gutschein. Nie. Rufe ich an und beschwere mich, kennt man mich nicht. Ist nichts im Archiv zu finden. Niemals eine Sonja Zbinden aus A am A. Zur Antwort rülpse ich in den Hörer. Jedes Mal für ein Dosenbier muss ich die Frau Nambesan ganz lieb fragen. Eigentlich meine Unterwürfigkeit direkt selbst parodieren mit Betteln. Für so ein Dosenbier betteln. Hätte man mir das vor 10 Jahren gesagt, ich hätte schlaumeierhaft gelächelt und gesagt, den Abschied mache ich vorher. Nur macht man so einen Abschied nicht einfach so. So ein endgültiger Abschied braucht halt mehr als eine Bauchfellentzündung, weil mal die Balkontüre 3 Tage offen stand, weil man nicht immer die Türe schließen kann, weil man auch schon mal mehrere Tage liegen bleiben muss, nach beachtlich viel Rohypnol. Mit einer halben Flasche Gin. Frau Senkel hat wieder bei offener Türe gekotet. Ihre Zimmergenossin schreit den hohlen Ton. Die schreit den hohlen Ton. Und gibt sich ostentativ bewegungslos. Die stört im Bild. Käme ein TV-Team. Das überlege ich mir oft. Käme so ein TV-Team. Dann würde ich sie einfach zudecken. Davor noch eine Socke. In den Mund von der Frau Senkel. Und eine Marke an den Fuß. Zack, bumm. Die Socke, die könnte man ganz zart einführen. Zart einführen in die Mundhöhle von der Frau Senkel kann man die. Zuerst die Zahnprothese raus. Die vom TV-Team werden kommen. Die vom TV-Team werde ich hier hinführen. Ich werde Ihnen zeigen, wo der Schimmel wächst. Wir haben die Bilder von den Enkelkindern auf den Kommoden, den Schränken, den Tischlein. Wir haben die skizzierten Unkenntlichkeiten in Ölkreide an den Wänden. Wir haben die Namen in den Frontallappen. Wir spüren Zuneigung, weil wir lieben. Das merken wir daran, dass wir die Daten in die Kalender eintragen und emotionsbetonte Kleber daneben hinkommen. Wir leben für die Enkelkinder. Haben wir keine Enkelkinder, leben wir für die Pflanzen. Haben wir Kinder und mögen sie nicht, mögen wir sie trotzdem. Haben wir Enkelkinder und verstehen sie nicht, drücken wir ein Auge zu. Haben wir Kinder und verstehen sie nicht, drücken wir beide Augen zu. Wie wir groß wurden, dachten wir, unsere Kinder lebten für uns. Wir dachten, dereinst würden die Kinder für uns leben. Denn wir hatten ihnen unser Alles vorausschauend vermacht. Dann sahen wir, die Kinder lebten für sich selbst. Schon als sie noch Kinder waren. Als das Kind Kind war, lebte es um seinetwillen. Wir als Kinder lebten um der Welt willen. Der Wille der Welt ist nun gegen uns. Wir haben keine Hoffnung. Dafür eine Reservation für den Grabplatz. Wir haben Broschüren über Flugbestattungen. Wir sind eine wandelnde Beschäftigung für einen regnerischen Sonntagnachmittag. Wir haben keine Pfarrerin. Wir haben eine Geburtsurkunde. Und Kinder, die bereits Kleber kleben, wenn sie zu Besuch kommen. Auf die Gegenstände, die noch uns gehören. In verschiedenen Farben. Wir kuscheln uns in unsere Zahnprothesen. Wir rätseln uns kaputt über verwesender Tierkörper mit drei Buchstaben. Wir füllen ein. Wir vergessen. Wir werden liebevoll beäugt. Für uns wird aufgestanden. Wir legen uns nicht hin. Wir träumen von Weihnachten. Kannst du mir einmal kurz deine Hand geben? Ich möchte dir aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Nein, Oma, bitte. Lies mir das Mädchen mit den Schwefelhölzern vor. Bitte. Wir fliegen unsere Enkelkinder durch die Lüfte. Wir zittern nicht vor Kälte und Tod. Immer weiter dieser Brücke entlang. Ja, da. Sie kennen den Weg doch. Die Brücke gibt den Weg ja vor. Immer geradeaus. Von dieser allerletzten Brücke geht keine Brücke ab. Und der Mund trocknet von jedem Schritt aus. Trocknet sich selbst weg. Der Mund trocknet so aus, bis er sich verschließt. Und alle Gewaltslöcher verschließen sich endgültig, dass man nicht mehr hineinschauen kann in den Menschenkörper. Und der kann kaum noch herausschauen aus seiner Menschenkörperdenkzentrale. Da hat die Brücke auch schon ein Geländer. Und der Brücke entlang vertrocknet man sich. Das ist aber nicht wie ein Trockenlegungsvorgang eines Flusses, damit da eine Flora mit ihrer Fauna hinziehen kann auf das ausgetrocknete Flussbett. Nein. Immer nicht so. Da hinten wartet dann am Ende von der Brücke, da wartet dann eben höchstens eine Pritsche oder manchmal auch ein Bett, auf das sich die Trockengelegte legt. Wie bin ich doch krummmüde geworden vom Gehen über die Brücke. Wie lang ist die Brücke doch und wie nie sah ich ihr Ende. Und jetzt stehe ich doch da. Dann also, verstohlen, gib die mir mein Bier. Eines nur. Und schaut mit einem Zehnernotengesicht. Geb ich ihr die halt, ist mir auch egal. Nehmt doch von dem, der nicht hat, er braucht ja bald gar nicht mehr. Dabei habe ich die Kontrolle längst abgegeben, seit ich hier bin. Seit 3,5 Jahren werde ich benahrungsmittelt, bevormundet, bezogen und abgezogen. Ich weiß ja mitnichten, wie ich Ihnen das erklären soll, aber ich werde gefüttert. Und einmal im Jahr mache ich einen Ausflug in den Zoo. Fütterung der Pinguine hat mir bis jetzt am besten gefallen. Eigenverantwortung heißt, man soll sich arrangieren und nicht beschweren. Man soll sich zufrieden geben. Mehr bleibt einem nicht. Man nennt es fügen. Sich fügen. Übungen in Genügsamkeit. Was ist denn daran so schwierig? Ich habe einen Krebs in der Prostata drin, dann habe ich einen Krebs in diesem Knochen hier und in dem da auch und Elle und Speiche machen stets schön mit. Außerdem habe ich einen Krebs in meiner Bauchspeicheldrüse, die bespeichelt meinen Bauch jetzt ganz merkwürdig mit Kinder-Mini-Krebsen. Bald habe ich auch einen Krebs im Hirn, bis es Süppchen ist und einen Krebs in den Augen, dann sehe ich weniger. Ich bin somit ein mehrfach kranker Mann. Und ich wünsche mir, dass über meine verstorbene Ehefrau Barbara Stiegenschläger-Huber nicht mehr gesprochen wird. Wir sprechen von ihr, wenn ich von ihr spreche. Das wäre dann zum Beispiel jetzt. Ich möchte von einem Mann die Niedertracht hineingedrückt kriegen in meinen ausgetrockneten Schoß, den niemand mehr bestellt hat. Seit 1983 hat da niemand mehr sich hineingewühlt, da ich aber beständig mich selbst in mich hineinwühlte. Teilweise möchten wir in Kontakt treten mit den anderen. Teilweise möchten wir ihnen den Genuss unserer Finger darbringen. oder uns sonst irgendwie in sie hineinbegeben. Das will auch niemand sehen. Ich will auch nicht, dass man schaut. Bloß tun will ich das. Ich werde Ihnen zeigen, wo der Schimmel wächst. Wie ich ja weiß, dass der Schimmel zwischen den Hautschichten ein wunderbares Daheim gefunden hat. Trautes Heim nie allein. Nie allein. Immer gemeinsam mit den Schimmelkulturen. Und da steckt ja auch wieder die Kultur drin. Das ist nicht bloß ein kulturloses Gewächs, was da ein feines, weißes Puder auf die Haut macht. Dann bei der Inspektion. Frau Dr. Baumgartner. Hallo. Guten Tag wohl. Was kann ich sagen? Was soll ich tun? Gar nichts. Bei diesen Stippvisiten in die Körperverwahrungsstätten der geistigen Todmacherei. Bei diesen Stippvisiten werden Sie nicht erkennen wollen. Das ist kein Talkumpuder. Kein Babypuder. Kein Kaisernatron. Das sind Gesichtsverzierungen. Von irgendetwas muss ich mir doch mein Gesicht verzieren lassen. Früher, da habe ich mir mein Gesicht doch aufgemalt. Mir die Mühe gemacht, das aufzumalen. Jetzt habe ich halt keins mehr. Da kommt nichts. Für die anderen kommt da schon Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Aber ein Winter ist dann der letzte Winter. Und dann kein Jenseits. Es zeigt mir ständig sein Gesicht. Das sehe ich dann und weiß nicht, soll ich wegrennen? Soll ich drauf zurennen? Bis mir einfällt, ich kann ja gar nicht mehr rennen. Wieso sollte ich es im Traum können? Denn im Traum, auch dort, bin ich auf einer Liege, die langsam geschoben wird von vielen tausend Händen. Ich schaue genauer hin. Es sind Kinderhände. Feine, zartgliedrige Hände. Feine, zartgliedrige Hände, die mich auf der Liege vorwärts schieben. Unter der Liege scheint eine Brücke zu sein. Da haue ich auf die Fingerchen drauf. Da soll mich doch niemand näher hinschieben, wegschieben von der Seite der Brücke, auf der ich war. Sondern mich bitte, um Gottes Willen, zurück. Schnell zurück will ich. Aber hinschieben tun sie mich. Nur ich schlage drauf. Mit der ganzen Kraft. Frau Blaser kotet in den Gummibaumtopf. Es wird gefeiert. Der Geburtstag des Pflegers Liebknecht. Der Pfleger Liebknecht ist beliebt und beleibt. Er ist schneller, als man seinen Körper denken kann. Was soll das hier? Was soll das hier alles? Oh, das ist ja für mich. Tritt beinahe auf den Luftballon. Einige lachen. Peinlich schlecht gespielte Empörung. Noch schlechter gespielte Überraschung. Aber wischen Sie doch mal den ganzen Tag flüssige, verquollene Scheiße. Von unseren Körpern, die keiner mehr sehen will. Nicht fotografiert. Nicht porträtiert. Körper? Na, du bist ein Asozialer. Lieber Körper, so habe ich dich nicht in Erinnerung. So gehörst du nicht zu mir dazu. Tut mir ja auch leid. Frau Blaser kotet in den Gummibaum. Hundeposition. Die Frau Senkel schaut genau hin. Pflegefachkraft Dambesan folgt dem Blick der Senkel. Die Frau Blaser, verkrallt in den Boden, zum Topf geneigt, ihr Geschäft verrichtend, wo sie doch ansonsten keine Geschäfte mehr zu verrichten hat. Der Pfleger Liebknecht stopft das vierte Kirschtortenstück in sich hinein. Und nicht viel los, da gehe ich raus und stelle sämtliche Rollatoren tiefer, damit sie so schön weit unten sind. In jedes Zimmer schleiche ich mich. Die Senkel wieder, die meine Flatulenzen, schleiche herum, kontrolliere nichts und alles und stelle die Rollatoren tiefer. 3, 4 Einhakungspunkte tiefer. Ihr sollt doch gebückt gehen. Ihr sollt doch ein freudloser Anblick sein. Ihr sollt mir doch keinen Blick mehr schenken können auf Augenhöhe. Das ist schon lange vorbei. Ihr sollt doch gebückt gehen. Meine Barbara war eine wundersame Frau, bis zu oberst angefüllt mit Geheimnissen. Sie war eine Gießkanne und ausgegossen hat sie Geheimnisse nicht. Sie war eher eine vereiste Gießkanne. Aber hätte sie schmelzen können, wäre jeder Tropfen noch so klein ein Geheimnis gewesen. So. Das war meine Barbara. In ihrem Abschiedsbrief: Götter habt sie doppelt und dreifach selig, schrieb sie von einer Neigung, die der anderen Hälfte der Menschheit galt, somit nicht der meinen, dass sie mir das nicht habe sagen können. Sie wolle nicht Schmerzen bereiten über den Tod hinaus, nur sei mein Besitzanspruch an ihren Körper nur zu bestimmten Zeiten und Phasen dieser Ehe tatsächlich gültig gewesen. Sie starbe aber dennoch gerne als meine Ehefrau und nun adieu. Verstehen Sie, was das heißt? Meine Barbara ist Lesbierin, war Lesbierin. Sie kam vom anderen Ufer ab und an mein Ufer geschwommen. Kinder und Ehe und ein sortiertes Leben haben sie hinüberschwimmen lassen, immer wieder über diesen See bei Kälte, Regen und Schnee. Mir kam das auch nicht abstrus vor, diese Wochenenden mit einer Freundin des Hauses. Städtereisen, Skitouren mit einer Freundin des Hauses. Ich dachte, wie schön, hat unser Haus Freundinnen? Nichts Schlimmeres als ein Haus ohne Freundinnen. Aber nein. Da könnt ihr mir noch lange mit Solidarität kommen, den Verfehlungen der Selbstverantwortlichkeit. Dass die sich da in der Leitungsebene aus der Verantwortung ziehen, ist ja eh klar. Gestorben wird immer, und zwar Mutterseelen allein. Da wird man ohnehin nur ein Leben lang betrogen von den eigenen Liebsten, die man so lieb hat, dass sie daran zerplatzen könnten. Nur schützt man sie, damit sie eben nicht zerplatzen. Hinter diesem Schutz hockt dann die Lüge. Das stellt sich dann heraus. Barbara und ich auf einem zu hohen Ross, so muss es gewesen sein. Wie ich die Barbara angesprochen habe, in einer Eisdiele. Es kostete mich alles. Zur Belohnung habe ich mir ein Eis gekauft. Es zerrann schnell in der Sonne. Ich musste es gebückt, vollkommen verkrümmt weglecken. Vielleicht war das ein Zeichen. Verzeihen Sie, ich sagte nach Hause, bitte! Da muss ein Missverständnis vorliegen. Bringen Sie mich bitte nach Hause! Einfach einmal nach Hause fahren heute Nacht. Ich nehme den Nachtzug. Das macht 15 deutsche Mark und ein paar zusammengekauerte Pfennige. Ich habe gespart. Jetzt habe ich's hier, mit dabei. Meine gesammelten Fahrtkosten. Bringen Sie mich doch schlicht und ergreifend nach Hause. Begreifen Sie, dass mein stillgelegtes Herz nach Hause muss, sonst stirbt es ganz ab. Bringen Sie es und mich nach Hause, sonst stirbt es ganz ab. Damit stirbt meine Familie aus. Ganz. Ich, die letzte unserer Art, Stammhalterin. Und dann die Familie. Weg. Aber wer ist man schon noch so ganz ohne eine Blutsschwester? Oder einen Blutsbruder? Oder Geistesschwester? Geistes... Fahren Sie mich heim, sage ich. Ich sage doch nur, wie es jetzt wichtig wäre. Sie führen mich nach Hause und legten mich in mein Bett, das mein Vater gebaut hat mit eigenen Händen, aus Fichtenholz, aus einer Fichte, die er kannte, besser als er mich jemals kannte. Stellen Sie sich vor, ich will doch nur nach Hause. Ich habe Euro, D-Mark und ein Sarkom. Ich habe wenig Angst. Einen Hallux und zerspringende Knochen. Einen Schambeinbruch, der nie richtig verheilt ist. Jetzt gehen Sie weg und lassen Sie mich durch. Aus dem Weg. Da ist der Heimweg. Da hüpfe ich hin. Auf bloß einem Bein. Ein alter Mensch, der stirbt, ist ein alter Mensch, der stirbt. Das Wegträufeln des Lebens hört man nicht, will man auch nicht. Würde ganz schön laut werden, genau genommen. Da hört man eben nicht hin, außer ganz angestrengt und aufmerksam dem Tumörchen. Etliche Zellteilungen. Man lauscht den Zellteilungen, man isst, so eine Abfolge an Zellteilungen braucht doch schließlich Energie, man isst und man fällt von einer Seite auf die andere, von einer in die nächste. Und jemand kommt und beim nächsten Mal sind die Bettlaken gewechselt. Und jemand kommt und streichelt ein Handgelenk. Und jemand kommt und da ist ein Sonnenlicht und jemand kommt und taktet den Tag durch mit Hilfe der Jalousien. Und jemand kommt und lässt ein Essen da. Und ein Rücken wird wund und eine Zeit vergeht. Und ganz gut lauscht man der Wuchsrichtung und Wuchsfreude des Tumors und man gibt ihm keinen Namen. Und die Nahrung fällt raus aus dem zu Ernährenden und ein Tumor hat ein Loch gerissen und die Sonne steht furchtbar schräg. Und draußen, da blüht jetzt grad nichts, der Innenhof ist beschattet. Da geht man 3 Schritte, um müde von innen zu bleiben. Da lässt man einen Gedanken von links nach rechts rollen, man winkt und schaut dem Gedanken zu. Er rollt langsam. Der Gedanke hat einen defekten Rollator. Das denkt man nicht mehr wirklich, man denkt nicht mehr in Sätzen. Man denkt Bettflasche. Man denkt ein Bild. Man versucht auszurechnen, wie viele Male man schon eine komplette Zellerneuerung durchgemacht hat und kommt auf kein Ergebnis, weil man es doch nicht wissen will. Und man wird irgendwo schwerer, je leichter der Körper wird. Man holt die Gesichter zurück von den Menschen, mit denen man schlief, und es sind einige, aber nicht zu viele. Man liebkost sie, man streichelt sie weg, da verfliegen sie. Da geht die Tür auf und zu, da kommt ein Essen, da kommen Hände, die führen das Essen ein. Da ist ein Mitbewohner, er ist ein Tumor ohne Namen. Da schnellt nichts mehr nirgendwo hin. Da verweilt eine Zeit, die nichts teilt. Da kommt kein Sohn, man fasst niemanden an. Und das Träumen ist das Einzige, das lauter wird als die Arbeit des Tumors. Da wird es dich wegziehen. Da wirst du nicht mehr hinunter. Da wirst du nicht mehr hinunter können in den Körper hinein. Da wirst du oben bleiben und dem zuschauen, der noch ein paar Atemzüge tut. Wie er noch ein paar Arten. Da wirst du oben sein und willst du dann noch einmal runter, wird er dir den Zutritt verwehren. Wird dir noch ganz kurz bedeuten, dass er dich nicht mehr braucht, dass er ein Ende gefunden hat. Es wird dich wegziehen an einen Ort. Da wirst du gezogen. Da wirst du gezogen. Was zerrt er an dir? Es ist ein warmer Lufthauch. Vielleicht einer der Lust, nah an einer geröteten und geliebten Wange entlang. Es ist ein warmer Lufthauch. Vielleicht aus einer unerlösten Umarmung. Es ist ein warmer Lufthauch. Er bläst dich weg. Ich stell dir deine Trauerkränze auf. Ich gieße dir deine Blumen. Ich gieße sie weder zu häufig noch zu selten. Ich stelle mich an dein Fenster. Ich schaue in dem Winkel, der dir gehört, auf die Straße. Ich schiele für dich in eine verloren gegangene Neugier hinein. Ich denke mir bedeutsame Sätze aus, die dein Wesen umfassend beschreiben und für alle verständlich wiedergeben. Ich leg mich in deinen Halbschlaf. Ich pflanze keinen neuen Baum. Ich ernte die Kaki nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie essen soll. Ich bitte keinen Nachbarn und keine Nachbarin um Hilfe. Ich mag nicht. Die Huber fragte beim letzten Mal, ist das noch ein Leben? Ich gehe anders schlafen und später. Ich mache Geräusche. Ich versuche zu erinnern, wie genau wir geredet hätten. Ich male kein Bild. Ich esse nichts Neues. Ich kaufe genauso viel ein. Ich lasse dir deinen Quark. Nach 2 Wochen werfe ich alle Quarks weg. Ich lächle mich im Spiegel an. Ich probe ein Lächeln und es steht gut im Gesicht. Ich denke laut und das laut Gedachte purzelt aus meinem Mund. Ich lege meinen Mund in meine Hand. Ich fasse mich sonst nur zu Kleidungsumarrangierzwecken an. Ich lege mein Gesicht selten in meine Hände. Ich keuche nicht. Ich kenne keine Selbstbefriedigung. Ich stelle deinen Becher in die hinterste Reihe auf der Tassen- und Becherablage. Ich pule mir den Dreck unter den Fingernägeln weg. Ich fege nichts vom Tisch. Ich öffne Trauerpost. Ich zeichne Muster in das Wildleder meiner Jacke. Sie sind in die Gebrechlichkeit und ins Alter hineingefallen. Wie eine Wespe in einen Honigtopf. Oh, welch schöner Zufall, diese Fülle. Ja, diese zuckrige Pracht. Diese Unendlichkeit. So eine Rente, so ein Nichtstun und endlich mal all das tun, was man schon lange einst wollte. Dampfschifffahrten, Zoobesuche, endlich mal eine Beziehung zu einem Orang-Utan hinter Glas aufbauen. Rausfinden, ob die Freude der Enkelkinder an den 450-teiligen Eiffelturm-Puzzles verschiedene Jahreszeiten tatsächlich so greifend ist, wie auf den Grußkarten verkündet. Grabpflege der elterlichen Liegestätten. Fitness-Abo und auch wirklich hingehen. Sie hörten »Geister sind auch nur Menschen« von Katja Brunner. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Altdorfer. Mit Marion Breckwold, Friederike Wagner, Verena Buss, Jörg Date, Katja Reinke, Jörg Schröder, Lisa Katrina Meyer, Jirka Z., Nela Schröder und Hans-Rudolf Twerenbold. Komposition Mario Marchisella. Ton Basil Kneubühler. Produktion Schweizer Radio und Fernsehen 2017.